Die Bodenstrahlung. Meine Untersuchungen führten zu dem Resultat, dass nicht nur das Radiumatom aktiv ausstrahlt, sondern eine ganze Reihe anderer Atome ebenfalls. Immer mehr kommt die Ansicht zur Herrschaft, dass alle Stoffe radioaktiv sind und möglich und sicher ist, dass, wenn die Messapparate der Wissenschaft vervollkommnet sind, sich der siderische Pendel in seinen Kurven und Ausschlägen als sicherer Anzeiger der Radioaktivität beweist. Dass der siderische Pendel über jeder Materie eine andere Bewegung vollführt, wissen wir. Zum Beispiel schlägt er bei gewissen Bedingungen über Gold Kreise, über Silber Ellipsen. Andere Metalle und Stoffe lösen ebenfalls bestimmte Pendelbewegungen, bestimmte Pendelbilder aus. Wovon die Pendelbewegungen hervorgerufen werden, kann man nicht feststellen, aber mit Sicherheit vermuten. Man nimmt an, dass eine jede Materie bestimmte Strahlungen aussendet, die in gewisser Richtung abfließen oder hin und her pulsen oder ein gewisses Feld strahlender Energien um sich hervorrufen. Über die Strahlung gewisser Stoffe, die meistens in der Erde eingelagert sind, gibt auch die Wünschelrutenforschung seit Jahrtausenden Auskunft. Über die Erfolge der Wünschelroutengänger wurde vor 30 Jahren gerne gespottet. Heute spricht man in den Kreisen der Wissenschaftler einer bestimmten Färbung nicht gerne von diesen nicht mehr wegstreitbaren Erfolgen. Millionenwerte wären sicherlich erspart an erfolglosen Mutungsversuchen, wenn die Bergwerksgesellschaften den Geologen weniger geglaubt hätten und von vornherein einen tüchtigen Wünschelroutengänger zu Rate gezogen hätten. So kommt es, dass heute noch Milliarden an Bodenschätzen ungenutzt leichter Erschließung harren. Neuerdings wendet sich das Unternehmertum mehr dem Wünschelroutengänger zu. Hernach wird noch ein Geologe zu Rate gezogen. Der Unternehmer, der dem Wünschelroutengänger mehr glaubt als wie dem Geologen, fährt meistens dabei am besten. Und, wie mir Zuschriften beweisen, wird der Wünschelroutengänger, der genau Öl-, Kali- und Kohlenvorkommen ansagte, oftmals von dem Unternehmer um sein Honorar betrogen. Sicher ist, dass mehr und mehr verfeinerte entsprechende Apparate ebenfalls Aufschluss über Strömungen im Erdboden geben können, und von Zeit zu Zeit wird über solche Apparate in den Zeitungen berichtet. Über die Erfolge ist mir aber bis heute nichts bekannt geworden. Aber die Zukunft wird hier sicherlich noch manche annehmbare Lösung bringen. Eine ganz besondere Rolle spielt in der Feststellung der radioaktiven Strahlung des Erdbodens der feinste Apparat, den wir kennen, der menschliche Körper. Es gibt sensitive Menschen, die, wenn sie in eine ihnen fremde Gegend kommen, genau Auskunft geben können über das, was an Mineralien oder Erzen oder sonstigen Einlagerungen unter ihren Füßen in der Erde ist. An dieser Feststellung ist immer der ganze Körper beteiligt, aber bei gewissen Stoffen immer ein bestimmtes Organ oder eine bestimmte Organzone. So zeigt sich Petroleum durch Petroleumgeschmack an den Lippen an, Silbererz durch plötzlich auftretende Schlafsucht, Wasser durch Schwere in den Gliedern und so in der Art jedes Vorkommen in gewissen Anzeichen. Aber nicht immer wirken dieselben geologischen Einlagerungen auf verschiedene Sensitive in der gleichen Art und gleich stark. Sicher ist weiter, dass zu reichlicher Sexualverkehr den Körper abstumpft und mindestens das Ergebnis unsicher macht. Es erhebt sich nun überall, wo man von sensitiven Menschen spricht, die Frage, wer ist sensitiv, wer nicht? Sensitiv ist ein jeder Mensch bis zu einem gewissen Grade und in einer bestimmten Beziehung, aber selten ist es, dass ein Mensch diese Fähigkeit der unmittelbaren Erfassung und Erfühlung ausbildet und bewusst handhabt. Und doch ist eine Schulung so leicht durchzuführen. Es gibt sich uns jede unsichtbare Materie mit dem Gefühl zu erkennen und von anderer Materie zu unterscheiden. Das kann man täglich üben, indem man Gold, Silber, Edelsteine, Glas, Wolle, Kupfer, Bergkristall und irgendwelche Stoffe je in ein Kästchen gleichen Aussehens und ohne Merkmal legt, dann diese Kästchen durcheinander stellen lässt und nun versucht, gefühlsmäßig zu erfassen, was in jedem Kästchen ist. Allmählich stellt man sich sehr schwierige Aufgaben, indem man in der Wohnung oder ein im Freien verstecktes Kästchen sucht, und so geht man weiter Schritt um Schritt. Wichtig ist, dass man sich die Einflüsse, die von jedem Stoff ausgehen, merkt. Mit der Zeit bringt man es zu einer immer mehr wachsenden Feinfühligkeit, und aus dem Lehrling kann ein guter Geselle und bei Ausdauer und gutem Willen ein tüchtiger Meister werden. So gut wie mir die Erfahrung bewies, dass der fein empfindende Mensch ohne jedes Hilfsmittel wissen kann, was der Erdboden unter ihm birgt, so gut machten auch andere die Erfahrung. Im Dezember 1931 ließ ich mir das vorzügliche Buch »Die Wünschelrute und der siderische Pendel« Verfasser Dr. Med. Adam Voll kommen und fand unter anderem dort Folgendes. Wünscheln ohne Rute. Das Wünscheln ohne Rute kann nur von ganz ausgesucht Feinfühligen vorgenommen werden. Meister darin ist der schwedische Ingenieur Major Sperlings. Er geht ruhig seines Weges und hält die Handflächen gegen den Boden. Er hat hierbei für die einzelnen Stoffe ganz bestimmte Gefühle und behauptet, damit viel sicherere Beobachtungen machen zu können. Tomani schreibt von dem Muten ohne Rute, dass der Mittelfinger in der Rute bleibt und von den äußeren Fingern einer oder mehrerer, je nach den Strahlungen des darunter befindlichen Bodenschatzes, von ihm unter einem bestimmten Winkel abgespreizt werden. Über Gasen und gasreichen Flüssigkeiten sind die Vorgänge anfangs genauso, hebt sich aber danach ein Finger nach oben bzw. senkt er sich nach unten. Die Winkel sind wieder den einzelnen Gasen angepasst. Eine ganz besondere Erscheinung veranlasst der Phosphor und alle phosphorhaltigen Stoffe. Über diesen krampfen sich alle Finger zur Faust zusammen und schließlich wird die Faust nach unten gedreht. H. von Bülow hat ein eigentümliches Stechen im Rücken, wenn er über Wasseradern schritt. Ein anderes Gefühl sagte ihm, dass hier Kohlenlager seien. Auf diese Weise entdeckte er die Quelle im Schlosshofe von Podiebrad. Der Verfasser hat über unterirdischen Wasserläufen, sogar über Wasserleitungen, ein äußerst unangenehmes Stechen in den oberen Brustwirbeln. Wenn ich nun noch auf die Eigenart der Bodenstrahlung eingehe, so sei vorweg gesagt, dass das Gebiet Bodenstrahlung eine besondere Behandlung in einem Bande der Marburunenbücherei erfahren muss und erfahren soll. Die Bodenstrahlung ist so wirksam in allem Geschehen und eine Kenntnis über die Eigenart der Bodenstrahlung so wichtig, dass ich hier an dieser Stelle nur einige Andeutungen machen kann. Wir können wohl unterscheiden zwischen ziemlich einheitlicher und sehr gemischter Bodenstrahlung. Eine ziemlich einheitliche Bodenstrahlung liegt vor in gebirgigen Gegenden, wo die geologische Schichtung ziemlich gleichmäßig ist. Aber auch dort, wo eine oft mehr als 10 Meter starke Sandschicht aufliegt, wie zum Beispiel in einigen Gegenden der norddeutschen Tiefebene, kann man von einer einheitlichen Bodenstrahlung sprechen. Dabei ist zu bedenken, dass ein großes Gebirgsmassiv natürlicherweise anders ausstrahlen muss, als wie eine in Milliarden kleiner Sandkörnchen aufeinander aufgeschichtete Steinsandmasse, die in sich viel mehr Wasser und Luft je nach den Jahreszeiten und den Witterungsverhältnissen und je nach dem Grundwasser aufnehmen kann. Es ist nicht meine Absicht, die Geschichte zu schreiben, die uns zeigt, wie die Körper der Kea oder Gea, Kea und Hilkea sind ostfriesische Vornamen, also der Leib der Mutter Erde sich gebildet haben kann, und dennoch müssen wir in einigen Grundzügen auf dieses Werden unseres Planeten eingehen. Voraus sei daran erinnert, dass jedwede Art Materie einen besonderen Schwingungszustand, einen Elektronenwirbel, eine Masse bestimmter Spannungsfelder, die aus dem Kosmos stammen, sich aber in der Materie, je nachdem, ob sie gasförmig, flüssig oder fest ist, an der Fortbewegung weniger oder mehr gegenseitig hemmend ist. Feste Materie sind in der Bewegung gehemmte Atome. Wie und woraus sich das Atom bildet, das ist an anderer Stelle dieses Buches beschrieben. Sicher ist wohl, dass der Erdkern ein hoher Spannungszustand ist. Nach außen zu würden dann Metalldämpfe, dann flüssiges Metall. Metall ist Met des Alls. Dann erstarrtes Metall. Dem Metall abgelagert wären dann die Metalloxide, also die Erden, die örtlich flüssig geworden zwischen wiedererkalteten und zusammengeschmolzenen Steinen, dem Urgestein, eingelagert sind und gewisse Herde bilden.